Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 22. September 1787. Hoffentlich, lieber, haben dich, wenn du meinen Brief erhältst, Zeit und Nachdenken von der Mutlosigkeit geheilt, die in deinem letzten Briefe so sichtbar gewesen ist. Du bist in einer zweifelhaften Erwartung betrogen worden. Wer ist es nicht schon? Oder glaubtest du, eine Ausnahme unter den vielen Menschen sein zu dürfen, denen ihr bisschen Brot noch sauer gemacht wird? Du hast für die ganze Sache blutwenig Zeit oder Mühe verloren. Du hast dieses Schicksal mit allen gemein, die sich um einen Dienst bewerben, und eine Besoldung von 1000 Talern darf einem immer etwas schwer gemacht werden. Ich würde anfangen müssen zu glauben, dass du eitel oder stolz bist, wenn du dir einbildetest, dass du Ursache hättest zu schmollen. Die Art, wie es ging, setzt dich weder in deinen noch fremden Augen herunter. Die Verbesserung deiner Umstände, so notwendig sie auch ist, kannst du noch immer mit Muße abwarten, vorausgesetzt, dass du fortfährst, in deinem Fache zu einer Vollkommenheit zu streben. Schriftstellerei hat, außer der Publizität, die sie dir gibt, noch den Nutzen für dich, dass sie dich mit deinem Fache bekannter und in der Methode philosophischer macht. Durch sie wirst du gezwungen, das Schwere und Gotische darin zu simplifizieren, und dieses wird dir helfen, in wirklich praktischen Geschäften schneller orientiert zu sein. Deine Konsistorial- und Kommerzienarbeiten geben dir indessen Schulübungen an die Hand, dich zu einem Geschäftsmann heranzubilden, gelegentlich auch dich als einen solchen zu akkreditieren. Du hast also so gar viel Ursache, nicht unzufrieden oder verzagt zu sein. Vielmehr, es ist die Frage, ob du übers Jahr nicht fähiger bist, dich als Hofrat zu empfehlen, dich in diese neue Laufbahn zu schicken, als du es dieses Jahr würdest gewesen sein. Über deine Ökonomie will ich dir nicht schreiben. Was ich hierüber allenfalls auf dem Herzen habe, will ich lieber mit unseren Weiberchen abhandeln. Mit diesen, glaub ich, kann ich mich besser verständlich machen. So viel siehst du ein, dass seither, welches von uns allen gilt, wenig gehandelt und viel geschwelgt worden ist. Auf diese Weise kann es nicht anders kommen. Wären die Zeiten, wo wir nichts taten, unsere glücklichsten gewesen, so möchte es allenfalls noch hingehen. Aber unsere glücklichsten, wie ich mich erinnere, waren die, wo wir beschäftigt waren. Ich habe mich hierin aus einer Philosophie dringender Notwendigkeit etwas gebessert. Jetzt kannst du es noch aus freiwilligem Entschluss, und ich brauche dir nicht zu sagen, was du dir schuldig bist. Wenn wir jetzt anfangen, nach Einsicht des Bessern zu handeln, so können wir sagen, die vergangene Zeit sei eine unvermeidliche Epoche gewesen, diese Revolution aus unserem Verstande herauszuentwickeln und vorzubereiten. Tun wir es nicht, so hat uns diese Epoche an unserem Wesen geschadet und wir sind wirklich kleiner geworden. In deinem nächsten Briefe, lieber, erwarte ich einen gefassten, muntern Ton. Kleinmut kannst du allenfalls mir vergeben, ich dir schon weniger, denn du bist von jeher männlicher gewesen. Lebe wohl, von mir habe ich dir gar nichts Wichtiges oder nur Interessantes zu schreiben. Ich arbeite stark an der niederländischen Rebellion und mit einigem Vergnügen. Meine Besuche sind jetzt nur auf Bode Knebel und auf einige Weiber, deine Schröder zum Beispiel, eingeschränkt. Des Tages bin ich 10 Stunden zu Hause. Schon seit 10 Tagen finde ich mich nicht recht wohl, doch zur Not gehen meine Arbeiten fort. Grüße die anderen herzlich von mir, lass mich bald etwas Angenehmes von euch hören. Eure Freuden sind die besten unter den meinigen. Charlotte grüßt, lebe wohl, es.